بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله alles so gut Allah den Herrn der Welten Allahs Segen Heil und Herzlichkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, im letzten Mal haben wir uns den Tawhid al-Uluhiyya näher angeschaut und wir möchten diesen Teil des Tawhides fortsetzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wichtigkeit dieser Kategorie des Tawhid im Koran mehr als deutlich gemacht. Denn er hat die Schöpfung genau deswegen erschaffen und er hat genau deswegen den Menschen ein Gesetz vorgegeben und er hat genau deswegen die Bücher herabgesandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Anbiya, in der Ayah 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Keinen Gesandten haben wir vor dir entsandt, ohne ihm eingegeben zu haben, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Da es bei dem Tawhid al-Uluhiyya, wir haben gesagt, es kommt vom arabischen Wort Ilah, und Ilah ist derjenige, der angebetet wird, und dann durch diese sprachliche Definition, wir müssen immer unterscheiden zwischen der religiösen Definition und der sprachlichen Definition. Denn durch diese sprachliche Definition verstehen wir, warum im Koran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala von anderen Göttern spricht, anderen Ilah spricht. Und wenn wir die religiöse Definition kennen, dann wissen wir, warum Allah sagt, es gibt keinen Ilah außer Allah. Okay? Deswegen ist es sehr entscheidend, die religiöse Definition von der sprachlichen zu unterscheiden. Ihr könnt euch noch erinnern an das Beispiel mit dem Salah. Das Salah von einem Menschen ist anders als das Salah der Engel. Und das Salah der Engel, also für die Menschen. Und das Salah von Allah subhanahu wa ta'ala ist anders als das Salah von den Menschen. Und so weiter und so fort. Da es bei der Uluhiyya, wie gesagt haben, das Wort kommt vom Wort Ilah, und es um die Anbetung geht, was wir im Arabischen als Ibadah bezeichnen, müssen wir uns ein bisschen unterhalten über diesen Begriff Al-Ibadah. Und das ist natürlich ein riesengroßes Thema, wenn man sich das in der Praxis vorstellt. Das Fiqh al-Ibadat, es ist Fiqh al-Ibadat, was der ganze Fiqh besteht aus zwei riesigen Bereichen, richtig? Einmal aus dem Ibadat-Teil, den Gottesdiensten, einmal aus dem Muamalat-Teil. Das sind die zwischenmenschlichen Handlungen. Das heißt, dass du dir bewusst machst, wie riesengroß dieses Kapitel ist, dass wir dann nicht so schnell darüber so einfach sprechen können. Aber wir schneiden diese Sache an. Das heißt, wir sprechen sie kurz an. Ansonsten, die Details davon sind in gesonderten Unterrichten über Aqidah, was wir auch Alhamdulillah schon gemacht haben, über Kitab al-Tawhid, haben wir lange gesprochen, wir haben 52 Unterrichte gemacht, haben wir über verschiedenartige Formen von Ibadat gesprochen und wann sie Tawhid sind und wann sie Shirk sind. Das Wort Ibadah, auch hier wieder, sprachlich gesehen, bedeutet es erniedrigen, die Erniedrigung, das sich unterwerfen und das Ebenen. Das heißt auch ein Weg, der Mu'abbad ist, im Arabischen ist ein geebneter Weg, auf dem dann Kutschen fahren können oder heutzutage Autos. Und gemeint ist, dass man sich selbst klein macht vor seinem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sich vor Allah klein macht, dann ist das für den Menschen Vollkommenheit. Ansonsten, wenn man sich vor anderen Menschen klein macht, dann ist das eine Form von Erniedrigung im negativen Sinn. Das Wort Ibadah allerdings religiös gesehen, sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Er sagte, es handelt sich hierbei um einen Begriff, der für alles steht, was Allah liebt und mit dem Allah zufrieden ist. Ja, das ist eine Definition, die ein Talib ilm auf jeden Fall kennen muss. Und das heißt, die Ibadah ist nicht aufzählbar 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit dem er zufrieden ist. Egal, ob es um Aussagen geht oder ob es um Taten geht Und bei den Taten geht es um die offensichtlichen, als auch um die verborgenen. Das ist die Aussage von ihm, rahimahullah, noch einmal. Es ist ein Begriff, Ibadah ist ein Begriff für alles, was Allah liebt und mit dem er zufrieden ist. Obgleich es um Aussagen oder verborgene oder offensichtliche Taten geht. Und was das natürlich bedeutet, wenn wir jetzt im Laufe des Unterrichts ein bisschen uns näher anschauen. Aber diese Ibadat alle, Ibadat ist der Plural von Ibadah im Arabischen, was wir normalerweise, wie gesagt, als Gottesdienst bezeichnen. Aber hier ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass Gottesdienst eben nicht nur bedeutet, dass man sein Gesicht auf den Boden niederwirft, sondern Gottesdienst ist also sozusagen alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und deswegen der gläubige Mensch, der wahre Diener Allahs, ist jemand, der sein ganzes Leben ausgerichtet hat nach Allah subhanahu wa ta'ala. Er arbeitet zwar, um Geld zu verdienen, aber damit er Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem Geld wiederum dienen kann. Insofern richtet er alles in seinem Leben nach Allah aus. Und deswegen ist es ein unglaublich großes Lob, was Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat, als er zu ihm gesagt hat, als er ihn als Diener Allahs bezeichnet hat. Ja? Als Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Und wenn ihr im Zweifel darüber sein solltet, was wir auf unseren Abd abgesandt haben. Abd, eben ein Abd Allahs im wahrsten Sinne des Wortes. Abd ist eben der Sklave oder der Diener. Derjenige, der eben diese Ibadah umsetzt. Und diese Ibadat alle, liebe Geschwister, sind aufgebaut auf drei wesentlichen Säulen. Die erste Säule ist die Liebe und Zuneigung, die man seinem Angebeteten gegenüber empfindet. Die Liebe oder die Zuneigung, die man seinem Angebeteten empfindet, der Angebetete im Arabischen, ist wie gesagt Ilah oder Ma'bud. Allah Azza wa Jal beschreibt nämlich die gläubigen Menschen wie folgt. Er sagte, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in Surat al-Baqarah in Vers 165 davon, dass die Götzendiener, sie haben eine Form von Schirk. Und sie nennt man Schirkul Mahabba. Das heißt Schirk in Bezug auf Liebe. Die Liebe zu Allah, sie ist zu anderen außer Allah genauso groß wie die Liebe zu Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Allah sagte, unter den Menschen gibt es manche, die Gleichgestellte zu Allah genauso lieben wie Allah selbst. Das heißt, sie stellen Allah an seine Seite und lieben ihn genauso wie sie Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Das ist man Shirkul Mahabba. Man darf niemanden so lieben wie Allah subhanahu wa ta'ala. Vielmehr soll die Liebe zu jedem im Bereich dessen sein, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat. Ebenso, die zweite Säule ist, was man im Arabisch nennt, Ar-Raja, das heißt die Hoffnung. Das heißt, einmal ist es die Liebe, die man für Allah verspürt. Das zweite ist die Hoffnung auf Allahs Zufriedenheit, auf Allahs Vergebung, auf Allahs Barmherzigkeit. Die Hoffnung ist der zweite Stützpfeiler, auf dem jede Ibadah aufgebaut ist, sein soll. Und der Beweis dafür, dass die Barmherzigkeit Allahs, das Erhoffen, die Hoffnung haben, dass es eine Ibadah ist. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gläubigen in Surat al-Isra, in Surah Ayah Nummer 57. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. Dass sie streben, sie erhoffen sich seine Barmherzigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt das als eine Eigenschaft, die er mag an den Menschen. Also ist es eine Ibadah. Nach der Definition, die wir vorhin ja gesagt haben. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Drittens, die dritte Säule ist die Al-Khawf. Und zwar die Furcht oder die Angst oder die Ehrfurcht. All das ist das Begriff Khawf. Bedeutet, dass man Angst hat, seinen Schöpfer oder seinen Angebeteten fürchtet. Und diese Furcht ist eben aufgrund von Wissen. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich vor jemandem Angst habe, weil ich ihn nicht kenne. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Angst vor etwas, was Allah SWT mir natürlicherweise mitgegeben hat. Jeder von uns hat Angst vor dem, was er nicht kennt. Und subhanallah, alle Dinge in dieser Welt, alle Dinge, wenn man sie nicht kennt, hat man davor eine gewisse Furcht. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Je mehr man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, desto mehr fürchtet man ihn. Und je weniger man ihn kennt, desto weniger fürchtet man sich vor ihm. Diese drei Säulen finden sich in Surat al-Fatiha wieder. Und deswegen, liebe Geschwister, heißt die Fatiha Ummul Kitab. Al-Kitab ist das Buch. Hat mehr als eine Bedeutung. Ursprünglich bedeutet Asl, der Ursprung. Das heißt, auf den alles zurückgeführt wird. Was Allah Azza wa Jal uns im gesamten Koran mitteilen will, ist in Surat al-Fatiha zusammengefasst für denjenigen, der es erkennt. Allah sagte, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Diese drei Ayat, die erste Ayat ist ein Beweis für die Liebe, die ein Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala also Wohltaten erwiesen hat, verspürt gegenüber demjenigen, der ihm diese Wohltat gegeben hat. Deswegen dankt er Allah subhanahu wa ta'ala und lobt ihn und sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Das ist auch, warum lobt man jemanden? Weil man jemand dankbar gegenüber ist. Und das ist eine zweifellos eine Art, seine Zuneigung Allah subhanahu wa ta'ala zu zeigen. Die zweite Ayah, Ar-Rahman Ar-Rahim, der Al-Abama, der Barmherzige. Warum sagt derjenige, der Dua macht in diesem Moment, alles so gehört Allah dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen, dem Allvergebenen, dem Al-Abama, dem Barmherzigen? Warum? Weil er hofft darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn in seine Barmherzigkeit eingehen lässt. Weil er weiß, der Mensch weiß, dass er, wenn er Allah subhanahu wa ta'ala dient und sein Leben nach ihm ausrichtet, so wird er dies nicht so hinkriegen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es verdient. Und deswegen gleich danach bittest du Allah sozusagen, bittest du ihn bei seinen Namen und Ar-Rahman Ar-Rahim, sodass du seine Barmherzigkeit erlangst. Das heißt, diese Hoffnung hier wird zum Ausdruck gebracht. Die dritte Ayah, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichtes, ist zweifellos die dritte Säule, und zwar die Ehrfurcht, die man vor Allah subhanahu wa ta'ala hat. Denn unser gesamtes Leben ist ausgerichtet als gläubige Muslime auf diesen einen Tag, der eintreffen wird. Daran gibt es keinen Zweifel. Und das ist ein Tag, von dem niemand jemals entkommen kann. Warum Ehrfurcht vor diesem Tag oder Ehrfurcht vor Allah an diesem Tag? Weil dieser Tag der Tag der Belohnung, aber auch gleichzeitig der Tag der Rechenschaft und der Bestrafung ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Diese Ibadah, liebe Geschwister, wird von Allah subhanahu wa ta'ala nur angenommen, wenn man zwei Bedingungen dafür erfüllt. Wir haben jetzt gerade gesprochen über verschiedene Arten von Ibadat. Auch beim letzten Mal haben wir verschiedene Arten. Die Liebe, die Hoffnung, das Bitten um Vergebung und so weiter. Das sind alles Formen von Ibadat. Natürlich auch das Salah und das Zakah und so weiter und so fort. Wir reden gleich über weitere. Aber diese gesamten Ibadat, sie haben zwei Bedingungen, damit sie angenommen werden. Ich will noch einmal auf die chronologische Reihenfolge des Vortrages hinweisen. Wir haben erstmal definiert, was Ibadat sind. Weil du kannst nicht wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir mag, es sei denn, er hat es dir gesagt. Und deswegen ist es so verabscheuenswürdig und so abscheulich, wenn ein Mensch etwas macht, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam an Ibadah nicht vorgemacht hat. Du machst irgendetwas Erfundenes von dir aus und das ist eine der großen Sünden, weil es ist wie wenn eine Person sagt, Allah liebt das, obwohl du gar nicht weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das liebt. Und es ist eine Lüge über Allah. Jede Person, die in der Religion etwas Neues macht, lügt über Allah subhanahu wa ta'ala. Die zwei Bedingungen sind erstens der Ikhlas und zweitens die Mutaba'ah, was das bedeutet. Erstens, Ikhlas bedeutet, dass man den Gottesdienst, die Ibadah, ein und ausschließlich allein für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und sonst für niemand anderes. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Ihnen wurde nichts anderes aufgetragen, als Allah gegenüber aufrichtig zu sein. Ikhlas. Aufrichtig sein bedeutet, dass man sich, oder das bedeutet, dass man ihn alleine als Ziel hat, seine Zufriedenheit alleine als Ziel hat. Man macht nichts von diesen Ibadat, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gesetzlich gemacht hat, für jemand anderes außer Allah und teilt die Ibadah auch nicht auf zwischen Allah und irgendjemand anderes. Es gibt auch aus der Sunna, der Koran ist natürlich voll von dieser Angelegenheit. Ja? Allein schon die Tatsache, auch in der Fatiha findest du es wieder. Iyyaka na'budu. Allah hat nicht gesagt, also im Arabischen, wenn man sagen würde, ich diene dir, würde man sagen, na'buduka. Ich diene dir. Aber weil das sein könnte, dass man, weil das bedeuten könnte, es könnte implizieren, dass man Allah dient, aber auch anderen. Ich diene dir, Klammer auf, und anderen auch. Ja? Damit soll gesagt werden, diese Aussage schließt nicht die Dienerschaft anderen gegenüber aus. Deswegen hat Allah dieses Wort dir vorangestellt und gesagt, Iyaka na'budu. Dir dienen wir. Mit anderen Worten, dir und niemand anderem dienen wir, o Allah. Also wie gesagt, das ist der Ikhlas. Und das ist nicht, der Ikhlas, liebe Geschwister, ist ein Thema, das, wie soll ich sagen, die Mutaba'a, über die wir gleich sprechen werden, ist eine Sache, die kannst du lernen. Und die setzt du dann um. Und das ist keine so große Angelegenheit. Du sollst das nachmachen, was der Prophet dir vorgemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und das macht ja auch jeder. Jeder, der beten lernen will, fragt, wie betet man. Jeder, der zu Hajj geht, fragt, wie macht man die Hajj und so weiter und so fort. Das nennt man Mutaba'a, Nachahmung, über das wir jetzt sprechen werden. Aber der Ikhlas ist eine riesige Angelegenheit, weil die brauchst du jedes Mal neu. Jedes Mal, bevor du ein Ibadah machst, jedes Mal, bevor du einen Euro aus deinem Geldbeutel nimmst und sie spendest für Allah, musst du dir überlegen, für wen hast du sie gespendet? Das ist die Frage. Ja? Und deswegen ist dieses Thema Ikhlas ist eine Sache, die hört nicht auf. Aber das Thema von Mutaba'a, die Nachahmung, ist eine Sache, die lernt man vielleicht einmal und dann betet man immer so, wie man es gelernt hat. Die zweite Bedingung ist, wie gesagt, die Mutaba'a. Mutaba'a bedeutet Nachahmung. Dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nachzuahmen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass diese Worte, die wir sagen, sind einfache, logische. Manche von euch sagen sich, ja, wem soll ich denn sonst nachmachen, außer dem Propheten, wenn es um religiöse Angelegenheiten geht? Deswegen ist er auch da. Okay, aber in der Realität, lieber Bruder, liebe Schwester, wirst du sehen, dass genau an solchen einfachen Angelegenheiten Muslime scheitern. Scheitern, weil sie eben Allah subhanahu wa ta'ala auf eine nicht vorgegebene Art anbeten. Okay? Und dafür gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, was nicht unser Thema jetzt ist. Jetzt möchten wir uns über manche Formen dieser Ibadat unterhalten. Das Wort Ibadah teilen die Gelehrten auf, oder die Gelehrten erwähnen zwei Formen der, wir wollen jetzt mehrere Ibadat sprechen. Eine davon ist Dua. Eine davon ist Ad-Dua. Aber bevor wir über diese einzelnen Ibadat sprechen, sagen wir, es gibt drei Formen von Ibadat. Genau, und das kann man sich auch ganz einfach merken. Genauso wie es drei Teile des Iman gibt, genauso dementsprechend genau gibt es drei Arten von Ibadat. Okay? Jeder von uns hat gelernt, dass der Iman aufgebaut ist auf drei Säulen, oder besteht, besser gesagt, aus drei Säulen. Einmal ist es das, was man im Herzen glaubt, das, was man sagt und das, was man tut. Diese drei Dinge. Und dementsprechend gibt es Ibadat, die auf diese drei Bereiche verteilt werden können. Und jede davon ist wichtig. Und die eine ist nicht vorstellbar ohne der andere. Erstens sind es die Ibadat des Herzens. Zweitens sind es die Ibadat, die man mit der Zunge vollbringt oder verrichtet. Und drittens sind es die Ibadat, die man mit dem Körperteilen, mit seiner Handlung verrichtet. Beispiele für die erste Kategorie, die Ibadat mit dem Herzen. Das ist die Liebe, die Zuneigung zu Allah. Die Ehrfurcht, Al-Khawf. Al-Raja, die Hoffnung. Al-Inaba, dass man sich ihm reuig zuwendet. Ich habe vorhin gesagt, Al-Khawf, das ist die Angst. Al-Khashya ist die Ehrfurcht. Angst und Ehrfurcht, diese zwei. Und drittens, Al-Rahba, dass man, das ist auch ähnlich natürlich wie die Khashya, ist auch eine Form der Angstverspürung, dass man, ja, das Wort Rahba ist mehr mit Schrecken verbunden. Ja, ist also noch intensiver als nur Angstverspürung. Das heißt, man ist nicht, wie sagt man auf Deutsch, man ist in Angst und Schrecken. Ja. Tawakkul, das Gottvertrauen und so weiter und so fort. Das sind alles Ibadat des Herzens. Die zweite Kategorie von Ibadat sind die mit der Zunge verrichtet werden. Und diese Einteilung, ihr werdet gleich sehen, dass sie auch sehr, sehr interessant ist und auch uns sehr viel nutzt. Zweitens die Ibadat der Zunge. Das heißt, die Aussagen, die man tätigt. Dazu gehört es, Alhamd, Allah zu loben. At-Tahlil, also Alhamdulillah sagen heißt es. At-Tahlil, Tahlil bedeutet zu sagen, La ilaha illallah. Tasbih, zu sagen, Subhanallah oder alle anderen Formen, die überliefert worden sind. Gepriesen sei Allah oder frei sei Allah von allen Mängeln. Hoch erhaben sei Allah. Istighfar, Allah um Vergebung zu bitten. Maghfira ist die Vergebung. Istighfar heißt auf Arabisch, Allah um Vergebung bitten, anflehen. Tilawatul Quran, den Quran zu lesen, ist eine Ibadah an sich. Dua zu machen. Dua, das ist das, was ich vorhin angeschnitten habe. Es gibt zwei, die Ulama teilen den Dua in zwei Formen ein. Die eine Form des Duas heißt Dua'ul Mas'ala und die zweite ist Dua'ul Ibadah. Was soll damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, dass Dua zu machen bedeutet eigentlich was? Normalerweise bedeutet Dua Bittgebet. So würden wir das in der Regel, Da'a heißt, er hat Dua gemacht, er hat ein Bittgebet gesprochen. So würden wir das normalerweise bezeichnen. Aber die Frage ist, wenn jemand Dua macht, was ist sein eigentliches Ziel? Sein Ziel ist, das zu bekommen, was er verlangt hat, oder nicht? Und deswegen haben die Ulama eigentlich jede Form von Ibadah als Dua bezeichnet. Deswegen kann man sagen, das Wort Dua im allgemeinen Sinne bezeichnet jede Form der Ibadah. Weil egal was du machst, ob du Salah machst, ob du Zakah machst, ob du Hajj machst, ob du Dhikr machst, egal was, letztendlich, du willst das Ziel davon haben. Du machst die Hajj, weil du möchtest, dass Allah dir alle Sünden vergibt, oder? Du machst die Zakah, weil du möchtest, Allah dir dafür das zehnfache Yawm al-Qiyamah zurückgibt. Und so weiter und so fort. Das heißt also, der Dua ist eigentlich für das, macht man eigentlich aufgrund des Zieles, was man dadurch erreichen will. Und deswegen ist in diesem Sinne jede Form der Ibadah ein Dua. Und deswegen, das ist, was man im Arabisch als Dua'ul Ibadah bezeichnet. Normalerweise meinen wir mit Dua, wenn man Allah um etwas bittet mit seinen Worten. Ja? Und das ist bezeichnet im Arabischen als Dua'ul Mas'ala. Es geht hier nur darum, dass man diese Begriffe versteht, dass das eine auch das andere bedeuten kann, muss aber nicht sein. Der Vorteil davon, wenn man so etwas verstanden hat, ist, wenn man einen Text liest und damit es einem nicht widersprüchlich vorkommt, sagt man, Subhanallah, wieso ist das jetzt hier, wieso redet er von Dua, obwohl er eigentlich Salah gemacht hat, zum Beispiel, das ist jetzt ein erfundenes Beispiel von mir, okay? Dann weiß man, oh Moment, vielleicht meint er den allgemein gefassten Begriff, ja, der sich auf alle Formen der Ibadah bezieht. Die dritte Form der Ibadat sind die Ibadat der Körperteile. Das heißt also, was man tut, die Handlungen. Und zwar darunter verstehen wir das Salah, das Gebet, das rituelle Gebet, As-Siyam, das rituelle Fasten, As-Zakah, die Abgabe, die religiöse Pflicht, die verpflichtende Abgabe, Al-Hajj, die Pilgerfahrt, die große Pilgerfahrt, As-Sadaqa, das Spenden, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, allerdings nicht die Zakat und die freiwillige Spende, Al-Jihad, all diese Ibadat sind Ibadat, die mit den Körperteilen oder mit den Extremitäten vollzogen werden. Das heißt, sind deine Handlungen. Und alle diese drei Formen sind Formen der Ibadat. Was ist der Vorteil, dass man diese Sachen unterteilt? Erst einmal, natürlich, dass man die Barmherzigkeit Allahs erkennt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sozusagen viele Toren gegeben, viele Toren geöffnet. Du als Muslim, es kann sein, dass dir ein bestimmtes Tor viel einfacher fällt als ein anderes. Okay? Und deswegen dann gibst du dir Mühe in einer bestimmten Form. Manche Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie segnen, sie können nicht ablassen vom Gedenken Allahs. Sie gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala immer. Ob sie laufen, ob sie sitzen, ob sie stehen, ob sie gehen, ob sie liegen, immer gedenken sie Allah subhanahu wa ta'ala. Ihre Zunge hat sich bereits daran gewöhnt, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, Dhikr zu machen. Okay? Und ihm fällt es vielleicht schwer, den Koran auswendig zu lernen. Ihm fällt es vielleicht schwer, viel zu spenden, weil er nicht genug Geld hat. Richtig? Ihm fällt es vielleicht schwer, jedes Jahr zu Hajj zu gehen, weil er eben... Ach, Karim, لما تسجد الله يحفظك لا تضع الذراع على الأرض يعني ارفعها كذا أي الله يحفظك أي نعم الله يحفظك الله يبارك فيك وعليكم السلام Und so hat uns Allah subhanahu wa ta'ala jedes Tor geöffnet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat es natürlich geschafft, in jeder Ibadah zu glänzen. Sallallahu alaihi wa sallam. Und wir können das nicht, aber wir versuchen es. Und deswegen, der gläubige Mensch versucht, in jeder Tat etwas abzubekommen. Ja? Von jeder Belohnung etwas abzubekommen. Warum? Damit der Yawm al-Qiyamah gerufen wird, von allen 8 Toren des Paradieses. Richtig? Es gibt noch ein Tor, das für die Fastenden ist. Es gibt ein Tor für die Betenden. Es gibt 8 Tore des Paradieses. Allahu a'lam, für welche Ibadat das genau sind. Aber manche sind davon überliefert worden. Und Abu Bakr radiallahu anhu, er wird gerufen werden von allen 8 Toren. Er kann sich auswählen, aus welchem Tor er eintreffen wird. Und deswegen soll der Gläubige von jedem etwas gemacht haben, damit der Yawm al-Qiyamah, wenn das eine Tor für ihn verschlossen ist, weil es von ihm nicht angenommen wurde oder aufgrund Sünden, die er begangen hat, was auch immer, er wird ihm ein anderes Tor geöffnet. Hauptsache, du kommst rein, irgendwie, oder? Das ist unser wesentliches Ziel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diesen Tauhid, von dem wir reden, auf die beste und vollkommenste Weise geschützt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat viele Maßnahmen getroffen, damit ein Mensch kein Schirk begehen kann. Das bedeutet, der Prophet alaihi salatu wassalam hat nicht dem Menschen nur gesagt, mach keinen Schirk, sondern er hat auch gesagt, mach nichts, was dich zum Schirk führt. Einfaches Beispiel sogar bei Haram-Sachen, die mit Schirk direkt nichts zu tun haben. Zum Beispiel Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran nicht, ihr sollt keine Unzucht begehen. La taznu matha. Sondern hat gesagt, wala taqrabu zina. Das heißt, nähert euch der Unzucht nicht. Insofern, jede Sache, die dazu führen kann, ob es die Khalwa ist, dass man mit einer fremden Frau alleine ist, oder ob es das Anfassen ist, oder ob es das Anschauen ist, all diese Dinge hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, damit du erst, und Allah, besser gesagt Allah im Koran, ja, damit du nicht zu der großen Sünde im Endeffekt gelangst. Aber alles dahin ist ebenfalls so. Genau das Gleiche hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht in Bezug auf den Tauhid, damit man nicht im Schirk verfällt. Und da ist es dann noch dringender und noch gefährlicher. Und deswegen finden wir vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Maßnahmen getroffen hat, an die man gar nicht denken würde. Zum Beispiel gibt es einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, ob man an einer bestimmten Stelle schlachten darf. Dann hat er gefragt, hat man an dieser Stelle vor dem Islam vielleicht geschlachtet für andere außer Allah Azza wa Jal? Versteht ihr? Das heißt, nicht einmal darfst du an einer Stelle opfern, an der Götzendiener vor dem Islam geopfert haben. Die Leute sind schon längst Muslime geworden. Aber dies alles, wie gesagt, um den, wie heißt es, wie der Prophet beschrieben hat, wie ein Hirte, der um seine, der mit seiner Herde seine Schafe um ein Feld hütet. Ja? Und man soll nicht einmal in die Nähe des verbotenen Gebietes kommen. Man soll sich weit weg davon fernhalten. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstens hat vor dem Schirk an sich gewarnt. Er hat den Menschen das mehr als einmal mitgeteilt. Und er hat, was hat er konkret gemacht? Er hat die Ruqya zum Beispiel. Ruqya. Ruqya heißt, dass man jemandem etwas vorliest, etwas aufsagt, meistens um etwas zu bewirken wie Heilung. Er hat alle Formen der Ruqya verboten, es sei denn die gesetzliche Art und Weise der Dua und die gesetzliche Art und Weise, die man aus dem Koran und der Sunna kennt. Ebenso hat er verboten, dass man Amulette trägt, dass man irgendwas trägt, ein Ring oder ein Reifen oder irgendetwas, mit dem man verbindet, irgendeine Kraft verbindet, dass man denkt, diese Sache kann irgendwas bewirken, dass man etwas aufhängt, was man denkt, das könnte irgendetwas bewirken. Ebenso hat er verboten, dass man für andere schlachtet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat er verboten, dass man dass man die Gräber zu einem Eid macht, zu einem Wallfahrtsort macht. Und das hat er ganz besonders verboten, sogar mit seinem eigenen Grab, sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet Eid? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, er sagte folgendes, und dieses Zitat befindet sich in Aum al-Ma'bud. Dort habe ich es gefunden, ich habe es nicht gefunden, ein Buch von Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, was auch unerheblich. Er sagte sinngemäß, Eid in diesem Zusammenhang mit den Gräbern, ja, weil Eid heißt normalerweise Festtag, okay? Aber es kommt vom arabischen Wort Aada, das heißt zurückkehren. Und die Aada mit H am Ende ist die Gewohnheit, richtig? Und deswegen nennt man Eid Eid, weil es jedes Jahr zur gleichen Zeit wieder stattfindet, zweimal im Jahr sogar, ja? Und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten, dass, oder was bedeutet das sein Verbot, dass er sein eigenes Grab und das Gräber von anderen erst recht nicht zu einem Eid gemacht werden darf? Das bedeutet, dass man sein Grab nicht zu einem Ort machen darf, zu dem man regelmäßig zu bestimmten Zeiten hingeht, um es zu besuchen. Um dort dann eine bestimmte Ibadah oder etwas anderes zu verrichten. Eine Person zum Beispiel, die meinetwegen jeden Tag das Morgengebet in der Fajr, in der Masjid der Nabi sallallahu alaihi wasallam verrichtet. Und jeden Tag nach dem Morgengebet geht er zum Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um dort zum Beispiel Dua zu machen oder den Friedensgruß zum Propheten auszusprechen oder irgendetwas. Diese Regelmäßigkeit? Nein. Der Prophet sagte, la taj'alu qabri ida, oder so ähnlich sagte er sallallahu alaihi wasallam, macht mein Grab nicht zu einem Eid. Und wenn das für sein eigenes Grab gilt, dann erst recht für die Gräber aller anderen Menschen. Und warum hat er das verboten, sallallahu alaihi wasallam? Weil, liebe Geschwister, weil viele Menschen toten Menschen Dinge zuschreiben, die ihnen nicht gebühren. Dinge zuschreiben, Fähigkeiten zuschreiben, gerade in Bezug auf den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zuschreiben, die unser Prophet, alaihi salatu wasallam, nicht kann, als Mensch nicht kann, und schon gar nicht, nachdem er gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch verboten, dass man zu anderen außer den drei Moscheen verreist, aufgrund des Ortes, ja, die Masjid al-Haram, Masjid al-Nabi und Masjid al-Aqsa. Das auch hat er verboten, genau deswegen, damit man nicht verreist, um das Grab von dem Sohn so zu besuchen, zum Beispiel. Ja. Ebenso hat er sallallahu alaihi wasallam verboten, die verschiedenen Arten des Schirk, selbst wenn sie kleine Formen sind. Denn die kleinen Formen des Schirk sind die größten Sünden überhaupt. Unter dem Kufr natürlich. Ja? Und dazu gehört was? Da gehört Ar-Riya, die Augendienerei. Dass man eine Ibadah nicht ausschließlich für Allah macht, sondern einen Teil davon widmet man jemand anderes. Ebenso Al-Kibr, die Überheblichkeit. Al-Kibr, liebe Geschwister, Überheblichkeit und der Stolz, ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist al-kabir al-muta'al und er ist derjenige, der Kibriya hat. Kibriya ist eben dieser Stolz, ja? Diese Überheblichkeit, sie dient Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Und eine Person, die überheblich ist, sie verkörpert eine Eigenschaft, die ihr nicht zusteht, Und das ist, wie gesagt, eine Form von Schirk. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, guckt mal das an, die Tawhid. Wer in seinem Herzen auch nur Überheblichkeit in einem Gewichte eines Sandkorns hat, wird das Paradies nicht betreten. Ja? Weil entweder ist es so groß, dass es eine große Form von Schirk ist oder kleine Form. Ja? Und der Prophet hat davor aufs Äußerste gewarnt. Nachdem wir jetzt verstanden haben, inshallah, die verschiedenen Formen der Ibadat und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Tawhid beschützt hat und welche Maßnahmen er getroffen hat, gehen wir jetzt zum vierten Punkt über und letzten Punkt für heute. Und zwar möchten wir das anschneiden, das werden wir natürlich nicht zu Ende bringen, aber es geht, liebe Geschwister, um die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Das ist, was man im Arabischen als Tawhid al-Asma'i was-Sifat bezeichnet. Diese Sache weiß jeder gläubige Mensch in seinem Herzen sowieso, ohne dass er es unbedingt wiedergeben kann. Was ich damit sagen will, ist, jeder Mensch weiß mehr, als er produzieren kann. Jeder Mensch weiß mehr, als er anderen Menschen beibringen kann. Warum? Weil das passive Wissen, was man hat, ist immer mehr. Wenn ich dich fragen würde, wenn ich dir bestimmte Fragen stellen würde, zum Beispiel, gibt es jemanden, der so ist wie Allah subhanahu wa ta'ala? Jeder würde sagen nein, weil das ist schon in deinem Herzen fest verankert. Aber wenn ich dich vorher gefragt hätte, erzähl mir, was du über Allah weißt, vielleicht hättest du diesen Punkt nicht erwähnt. Vielleicht hättest du was anderes gesagt, was auch richtig ist. Aber diesen Punkt hättest du nicht erwähnt. Deswegen, was man weiß, ist meistens mehr als das, was man anderen Menschen mitteilen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, wenn man was lernt, dass man es geordnet lernt und aufschreibt, damit man das auch dann jemandem weitergeben kann. Versteht ihr? Dieser Tawhid, liebe Geschwister, in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs, es geht prinzipiell darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist in Bezug auf seine Namen und seine Eigenschaften. Niemand teilt seine Namen und Eigenschaften mit ihm subhanahu wa ta'ala. Dieser Glaube an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der die Muslime untereinander teilweise gespalten hat. Wenn wir uns den Rububiyya-Tawhid nochmal betrachten, dann haben wir gesagt, es geht um die Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der nicht an die Rububiyya-Tawhid glaubt, gar nicht, das ist der Atheist. Das heißt, die Menschen werden eingeteilt in zwei Kategorien. Die einen, die glauben an Tawhid al-Rububiyya und die anderen nicht. Diejenigen, die davon übrig geblieben sind, sind jetzt wer? Alle, die an Allah glauben, als den Schöpfer, als den Versorger, als den, der den Regen herabsendet und so weiter und so fort. Diese Menschen, die das glauben, beten sie alle Allah an? Nein. Beten sie alle Allah alleine an? Nein. Allah sagt, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten, die an Allah glauben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie glauben an ihn, aber sie gesellen ihm andere bei. Sie machen Schirk. Okay? Das heißt, diese Kategorie von Menschen, wer sind sie? Wer fällt unter die Kategorie, die an Rububiyya glauben? Prinzipiell. Ja? Das sind die Juden, die Christen und die Muslime. Dann, diese Gruppe von Menschen, sie wird unterteilt aufgrund der Tawhid al-Uluhiyya, was die Ibadah angeht. Die Juden, die Christen, sie beten nicht Allah alleine an, sondern sie beten dem Allah andere an. Wer bleibt übrig? Die Muslime. Richtig? Jetzt gibt es den Tawhid al-Uluhiyya, Entschuldigung, den Tawhid al-Asma' wa-Sifat, Tawhid bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften. Da bleibt nur noch die Ahle Sunnah al-Jama'a übrig. Ja? Weil alle anderen, sie scheitern genau in diesen Punkten. Wesentlich in diesen Punkten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahrt. Und deswegen ist diese Thematik sehr wichtig. Sie ist sehr einfach zu verstehen. Weil ich betone immer wieder, unser Aqidah ist sehr einfach. Aber sie ist natürlich auch sehr gefährlich, diese Thematik, wenn man damit falsch umgeht. Der richtige Glaube an Allahs Namen und Eigenschaften sorgt dafür, dass der gläubige Mensch bestimmte Herzens-Ibadat umsetzt. der richtige Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala Namen eigentlich führt dazu oder hat große Konsequenzen, hat große Wirkungen auf den gläubigen Muslim. Wer daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, der wird Allah vertrauen in seinem Herzen. Er wird sich auf ihn verlassen. Er wird sich davor hüten, irgendetwas zu begehen, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Wenn er weiß, dass Allah alles sieht, dann wird er da aufpassen, dass er nichts macht, was Allah verboten hat. Wenn er weiß, dass Allah alles hört, das sind alles Eigenschaften Allahs, er hört alles, er sieht alles, dann führt es dazu, dass er nicht etwas sagt, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Wenn er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar weiß, was in den Brüsten ist, dann versucht er sogar seine Gedanken zu zügeln. Und er versucht nur an Dinge zu denken, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit denen er zufrieden ist. Und er hört durch ihn subhanahu wa ta'ala. Und er sieht dann durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hofft auf Allah subhanahu wa ta'ala's Barmherzigkeit. Und er erwartet von Allah Gutes. Das ist, was wir als immer Husnul Dhan bezeichnen im Arabischen. Das heißt, man denkt gut über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, wenn man ihn kennt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, jeder Name und jede Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala hat eine große Auswirkung auf das Herz des gläubigen Menschen. Al-Ghaffar, derjenige, der unglaublich viel vergibt, das ist der Name Ghaffar. Wenn man sich den Namen bewusst macht, dass er einem, Allah sagt im Koran, Al-Karim zum Beispiel, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا ظَهَرَ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Das heißt sinngemäß, wenn Allah die Menschen zur Rechenschaft ziehen würde für alles, was sie getan haben. Stellt euch vor, wenn Allah einen Kafir zur Rechenschaft ziehen würde in diesem Leben noch, vor dem Jenseits, für alles, was er gemacht hat, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Er würde auf dieser Erde kein einziges Getier übrig lassen. Er würde alles vernichten. So sind die Sünden der Menschen, die sie begehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht den Menschen so vieles, obwohl sie nicht ihn um Vergebung gebeten haben. Das ist wenn man das weiß, und jeder Mensch, der sich bewusst macht, was er an Fehlern begeht, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, dass er nichts von dem verdient hat, was Allah ihm gegeben hat. Insofern verspürt er die Liebe zu Allah azza wa jal aufgrund seines Namens Al-Ghaffar und er gibt die Hoffnung auf Allah niemals auf. Weil Allah hat dich nicht im Stich gelassen aufgrund allem, was du gemacht hast. Und trotzdem öffnet er dir die Tür und er freut sich über deine Taube, wenn du sie machst. Und deswegen gibst du die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diejenigen Menschen im Koran, diejenigen Menschen, die die Hoffnung auf Allah aufgeben, hat sie bezeichnet als die Kafirun und als die Khasirun. Das sind die Ungläubigen. Und das sind diejenigen, die verlieren werden, Yawm al-Qiyam. Die gleichen. Ja? Warum? Weil die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala wird ein Gläubiger niemals aufgeben, weil er kennt ja seinen Namen. Und wenn jemand hört, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaft ist, unter anderem Shadidul Iqab, derjenige, der streng im Bestrafen ist, dann führt das dazu, dass er ihn fürchtet und dass er eben nicht einfach die Sünde begeht ohne weiteres. Wie oder was bedeutet es, an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala zu glauben? Es bedeutet, liebe Geschwister, dass man an das glaubt, was Allah sich selbst zugeschrieben hat und an das glaubt, was der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Allah zugeschrieben hat. Und dass man das ablehnt, was Allah sich selbst gegenüber abgelehnt hat und das ablehnt, was der Gesandte Allahs gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt hat. Denn das sind die einzigen Quellen, die wir haben, wenn es um die Eigenschaften Allahs und seinen Namen geht. Das heißt, man glaubt an das Überlieferte, so kann man es auch ausdrücken, und man glaubt an die Bedeutungen, die diese Worte, diese Namen, Eigenschaften beinhalten und man glaubt auch an das, was sich daraus ergibt. Das ist also sehr, sehr entscheidend. Dass wenn du gefragt wirst, was bedeutet es eigentlich, an die Namen und Eigenschaften Allahs zu glauben, das bedeutet, dass du an das glaubst, was Allah und sein Gesandter über Allah gesagt haben. Und sonst nichts. Ja, und natürlich umgekehrt auch. Es bedeutet, dass du das verwirfst und leugnest und ablehnst und Allah das abschreibst, was Allah sich selbst abgeschrieben hat und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beispiel für eine Sache, die Allah sich selbst zugeschrieben hat. Allah azza wa jalla sagte, Ar-Rahman Ar-Rahim, der Alabama, der Barmherzige. Das heißt, du schreibst Allah diesen Namen zu. Das heißt, du sagst, Allah, zu seinem Namen gehört dieser Name. Das bedeutet, an die Bedeutung davon zu glauben. Was ergibt sich aus diesem Namen? Dass du Allah, azza wa jalla, ihn alleine, weil nur er hat diese Eigenschaft, ja, dass du ihn alleine um seine Rahma, um seine Barmherzigkeit bittest. Das bedeutet, ablehnen, was bedeutet ablehnen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel im Koran Karim, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Das heißt, ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Schlummer ist das vom Schlaf ist, ja, und dann der Schlaf an sich. Weder das eine und schon gar nicht das andere. Also glaubst du daran, dass Allah Azza wa Jal nicht ermüdet und niemals einschläft. Und was ergibt sich daraus? Das Gegenteil an Vollkommenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig, subhanahu wa ta'ala. Ja? Weil jemand, der das alles kontrolliert und dann niemals müde wird, das kann nur jemand sein, der zu allem fähig ist, subhanahu wa ta'ala. Und der lebendig ist natürlich auch. Ja? Und so weiter. Wie gesagt, es gibt Dinge, die ergeben sich aus manchen Beschreibungen Allahs oder, wie sagt man, Ablehnungen, bestimmte Dinge, die Allah sich selbst gegenüber abgelehnt hat. Es gibt, wir werden jetzt auf die Schnelle nur ein paar Ayat noch lesen, in denen Allah sich selbst Sachen zugeschrieben hat, um zu wissen, damit wir wissen, Allah hat Namen und Eigenschaften. Beim nächsten Mal, inshallah, werden wir uns darüber unterhalten, wie wir damit umzugehen haben. Das ist ein Thema für sich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran Karim, in Surah Al-A'raf, Surah 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, und Allah hat die schönsten Namen, فَدْعُوهُ بِهَا, so ruft ihn dadurch an, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, und lasst diejenigen Leute, die mit seinen Namen abwegig umgehen, سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ihnen wird das vergolten werden, was sie zu tun pflegten. Das ist ganz wichtig, diese Ayat, dass wir aufpassen müssen, wie wir damit umgehen werden. Dass wir Allahs Namen ihm zuschreiben müssen und seine Eigenschaften, sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nahl, Surah 16, Vers 60. Allah sagte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Und dieses Wort Mathal hat mehr als eine Bedeutung, unter anderem das Wort Sifa. Mathal kann im Arabischen bedeuten Gleichnis, dann würde ich die Ayah übersetzen und Allah steht das höchste Gleichnis zu. Oder ich sage, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلِلَّهِ الصِّفَةُ الْأَعْلَى. Das heißt also, Allah steht die höchste Eigenschaft zu. Und der Beweis dafür, dass das Wort Method als Sifa auch übersetzt werden kann, ist eben in Surah Ar-Ra'd, Vers 35. Aber das ist eine sprachliche Angelegenheit, die uns hier im Weiteren nicht mehr interessiert. Was ist der Name, was ist der Unterschied, jetzt noch zwei Punkte, sind wir inshallah fertig. Der eine Punkt ist, was ist der Unterschied zwischen den Namen und den Eigenschaften und wie verhält es sich mit dem Schwören bei den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Der erste Punkt ist, der Unterschied zwischen den Namen und den Eigenschaften ist, die Namen sind diejenigen, die Allah azza wa jal sich selbst gegeben hat. Das bedeutet also auch, dass man Allah keinen Namen geben darf. Ich kann nicht Allah einen Namen geben. Ein Name ist eine vorgegebene Sache, auf Arabisch ist Tawqifi, fest vorgeschrieben. Ich kann nicht das erfinden. Ich kann nicht Allah subhanahu wa ta'ala einen neuen Namen geben. Eine Eigenschaft ist etwas, womit Allah sich beschrieben hat. Und dieses Feld ist natürlich größer. Auch da dürfen wir uns nur an das Überlieferte halten, aber es ist weit gefasster, weil es gibt viel mehr Eigenschaften als die Namen. Warum? Weil jeder Name beinhaltet eine Eigenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Karim. Ja? Und Karim kommt vom Wort Karam. Karam ist die Großzügigkeit. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, unter anderem. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist großzügig. Versteht ihr? Ich habe den Namen Al-Karim. Ich leite davon eine Eigenschaft ab, dass er großzügig ist. Also kann ich ihn auch darum bitten. die Eigenschaft, da kann ich das nicht machen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben hat mit einer bestimmten Sache, da kann ich nicht daraus einen Namen machen, das geht nicht. Zum Beispiel hat Allah subhanahu wa ta'ala sich beschrieben, er sagte, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. In Surat Al-Anfal, Surah Nummer 8, Ayah 30, Allah sagte, sie schmieden Pläne und auch Allah schmiedet Pläne und Allah ist der Beste derjenigen, die Pläne schmieden. Deswegen darfst du aber nicht einen Namen daraus machen und sagen, zum Beispiel Allah heißt Makir, das heißt Planschmied oder so. Ja? Das darfst du nicht machen, weil die angelehrte Nameneigenschaft eine Sache ist, die, wo wir uns an das Überlieferte halten müssen. Ja? Und außerdem, manche der Eigenschaften nämlich sind in einem bestimmten Kontext vollkommen. Wie diese Eigenschaft von Makr, etwas zu schmieden, einen Plan zu schmieden. Ja? Das ist in einem bestimmten Kontext ist etwas Lobenswürdiges, aber in einem anderen Kontext kann es auch etwas Verpöntes sein. Und deswegen darfst du daraus nicht einen Namen machen, als wäre das immer eine gute Sache. Versteht ihr? Deswegen ist es sehr gefährlich bei diesem Thema. Die letzte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist in Bezug auf das Schwören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer schwört, soll bei Allah schwören oder eben nicht. Oder soll ruhig sein, sinngemäß. So sagt er ungefähr sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nicht, dass man nur schwören darf bei dem Namen Allah, sondern das bedeutet, dass man bei Allah schwören darf und auch bei seinen Eigenschaften. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geschworen bei Allah, indem man sagt Wallahi oder Tallahi oder Billahi, auf Deutsch, ich schwöre bei Allah. Dieses Schwören ist gesetzlich und man darf auch nur bei Allah schwören, weil wenn man bei jemand anderes außer bei Allah schwört, ist eine Form von Schirk. Die Tatsache, dass der Prophet bei Allah geschworen hat und Allah ist einer der Namen Allahs, daraus ergibt sich, dass ich auch schwören darf bei den anderen Namen Allahs. Was-Sami' wal-Alim wal-Rahman wal-Rahim wal-Hay wal-Qayyum. Ich darf bei allen Namen Allahs subhanahu wa ta'ala schwören. Was mit den Eigenschaften? Auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei Eigenschaften Allahs geschworen. Und da möchte ich nicht zu sehr ins Detail reingehen, aber prinzipiell, man soll sich an das Überlieferte halten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei bestimmten Eigenschaften geschworen, wie zum Beispiel er hat gesagt, وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ, das heißt, ich schwöre bei demjenigen, der die Herzen wendet. Und er hat auch sallallahu alaihi wasallam geschworen, oder besser gesagt, Zuflucht gesucht bei den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala, was auch darauf hinweist, dass man schwören darf bei den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala, weil die sind auch eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, also kein Geschöpf. Insofern, liebe Geschwister, darf man prinzipiell sowohl bei den Namen Allahs als auch bei den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Wobei man da sich lieber an das Überlieferte halten soll, weil es bei manchen Eigenschaften Allahs Meinungsverschiedenheit unter den Salaf gibt, ob man da bei den Namen schwören darf oder nicht. Man hält sich an, aber wenn man sich an das hält, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, dann ist man immer auf dem richtigen Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. وإياك.